dickes Fell. Hörspiel in 3 Teilen. Nach dem gleichnamigen Roman von Heinrich Steinfest. Musik Otto Lechner. Bearbeitung und Regie Götz Fritsch. Teil 1. Einführung in das Töten. Natürlich hatte ich nie vorgehabt, Frau Jemine in mein Geheimnis einzuweihen oder sie gar in meine Mannschaft zu holen. Das war keine Frau, der man antrug, für Geld einen Menschen umzubringen. Kurt Smolek hatte als Archivar der Stadt Wien sein Auskommen. Er galt bei den Kollegen als langweilig und ungefährlich. Was für ein Irrtum. Denn wenn Kurt Smolek etwas durch und durch war, dann gefährlich. Ein verrückter Gedanke. Der liebenden Mutter eines behinderten Kindes einen Mordauftrag zukommen zu lassen. Anna Gemini war es selbst, die diesen Gedanken ins Spiel brachte. Wo ich mich auch bewerbe, zeigen die Leute Mitgefühl, obwohl sie meine Bewerbung längst abgehakt haben. Sie suchen einen Job? Seit langem. Aber natürlich einen, bei dem ich Karl dabei haben kann. Mit seinen 14 Jahren war Karl auf dem geistigen Niveau eines Zweijährigen, eines brillanten Zweijährigen allerdings. Anna Geminis Liebe zu Karl war groß, aber niemand war der Ansicht, dass Annas übergroße Liebe Karl schadete. Wie denn? Bei einem Kind, das nie und nimmer in ein selbstbestimmtes Erwachsenenleben würde entlassen werden können. Verzweifelte Menschen stellen naturgemäß verzweifelte Überlegungen an. Manchmal trage ich mich mit dem Gedanken, wie es wäre, eine berufsmäßige Killerin zu sein. Das meinen Sie nicht im Ernst. Ach, ich weiß nicht. Einen Menschen töten für Geld. Dann wieder denke ich, wenn man die richtigen Prinzipien hat. Was soll das heißen? Nur die Bösen umbringen? Ich spreche vom Geldverdienen und nicht von einer Verbesserung der Welt. Ein Killer, wie ich ihn mir vorstelle, muss wissen, für wen er arbeitet und warum er nicht viel eher für den arbeiten soll, der sein Opfer sein wird. Das hört sich jetzt aber doch nach einer Verbesserung der Welt an. Ein bisschen besser darf sie ja wirklich werden. Was wollen Sie sein? Eine gütige Mörderin? Ich dachte eher ans Geld verdienen. Smolek selbst war am Profit desinteressiert. Ihm genügte es, ein kleiner Gott zu sein. Aber er achtete sehr darauf, dass die Ausführenden seiner zweiten Tätigkeit ein adäquates Honorar erhielten. Das Unglück der Welt rührt zu großen Teilen daher, dass die arbeitenden Menschen nicht ordentlich bezahlt werden. Bei der Auswahl des Ausführenden verzichtete Smolek grundsätzlich auf Personen aus der Unterwelt. Das sind nicht wirkliche Fachleute, sondern unverlässliche Laien, die ihren Dilettantismus so oft wiederholen, bis sich daraus ein quasi professioneller Charakter ergibt. Das kennt man ja aus der Kunst. Smolek benötigte also Killer, die neu in diesem Gewerbe waren. Anna Gemini schien ihm die ideale Person dafür zu sein. Obgleich die permanente Anwesenheit des Kindes natürlich zu denken gab. Vorsichtig berichtete ich Anna Gemini von meinem kleinen Unternehmen. Sie war fassungslos. Alles bisher war pure Theorie gewesen, ein gedankliches Experiment. Smolek aber hatte von wirklichen Tötungen gesprochen. Tötungen, die er organisiert hatte. Dass wir einander begegnet sind, kann als Bestimmung angesehen werden. Wie konnten Sie mir das antun, mir davon zu erzählen? Na, das musste ich ja wohl, wenn ich Sie jetzt frage, ob Sie für mich arbeiten wollen. Gütiger Gott! In Momenten der Erregung entließ Karl schrille Laute von einer solchen Intensität, die dem unbedarften Zuhörer ziemlich außerweltlich erscheinen mussten. So auch damals, am Tag der Sonnenfinsternis, als Smolek und Anna Gemini sich auf der Höhenstraße des Wienerwaldes zum ersten Mal begegneten. So sowas von verantwortungslos. Man setzt ein behindertes Kind doch nicht zu einer Situation aus. Eine beängstigende Stimmung. Ohne jede Vorwarnung brachen Karls Schreie in die wie hinter einem Röntgenschirm stehende Welt. Ja, eine defekte Schutzbrille ist ein Ärgernis. Ich stelle Ihnen gern meine zur Verfügung. Sie meinen, mein Kind schreit, weil es die falsche Brille trägt? Naja, das war so ein Gedanke. Ich selbst musste mir 3 besorgen, bevor ich eine gefunden habe, die funktioniert. Ich hätte auch schreien mögen. Hilfestellungen konnte Anna Gemini nicht leiden. Überall rannten Leute herum, die sich für Experten in Sachen behinderter Kinder hielten. Der Herr, der sich förmlich als Kurz Molek vorgestellt hatte, bot auch eine Hilfestellung an, allerdings keine pädagogische, sondern eine praktische. Gut, probieren wir es aus. Es klappt. Anna wollte unbedingt, dass ihr Sohn in die verdunkelte Sonne sah. Alle Kinder taten das in diesem Augenblick. Es war ihr wichtig, dass Karl so weit als möglich all das tat, was die anderen taten. Tolle Klamotten tragen, Skateboard fahren, in Schuhen schwimmen und eben zur rechten Zeit in die Sonne sehen. Man unterhielt sich noch eine Weile, bis die meisten wieder in ihren Fahrzeugen saßen und forderten, dass die anderen die Fahrspur freigeben. Wir müssen wohl. Besuchen Sie mich doch einmal in meinem Büro, wenn Sie Lust haben. Er erwähnte, Archivar im Rathaus zu sein. Das Stadtarchiv ist doch nach Simmering gezogen, in einen der Gasometer. Richtig, aber mich hat man zurückgelassen, um das Unwichtige zu ordnen. Den Rest. Einige Wochen später besuchte Anna mit Karl eine vormittägliche Veranstaltung auf dem Rathausplatz. Ja, du hast recht, da hinten steht Smolek. Offensichtlich hatte Karl nicht vergessen, wer ihm einen einwandfreien Blick auf die Sonnenfinsternis ermöglicht hatte. Schön, Sie beide zu sehen. Kommen Sie. Ich zeige Ihnen mein Reich. Tatsächlich hatte Anna Lust, sich Smoleks End, wie er sagte, anzusehen. Das Archiv war zwar im Keller, wirkte aber weder spukhaft noch ungemütlich. Da! Anna schätzte es, dass Smolek Karl wie einen 14-Jährigen behandelte und nicht wie ein Kleinkind. Man wurde vertrauter und blieb sich dennoch auf eine unkomplizierte Weise fremd. Doch seit dem Jobangebot hatte Anna den Archivar gemieden. Es war ein Haus, eine 100 Jahre alte, baufällige Villa in der Nähe der Rottobergkirche, das sie zurück zu Smolek führte. Dieses Haus war mein Haus. Ich wusste es sofort. Bei den Bewohnern des Nebenhauses erkundigte ich mich nach dem aktuellen Eigentümer. Anna war wenig begeistert zu hören, es handle sich um eine Immobiliengesellschaft. Darunter ist nichts zu machen. Das ist eine Menge Geld. Es ist eine gute Gegend. Ich könnte Ihnen Vorschläge für diverse Finanzierungsmodelle machen. Anna lächelte wie jemand mit einem Batzen Geld. Faktum war jedoch, dass sie gerade den nicht besaß. Lassen Sie mir ein paar Tage Zeit, wenn Sie so nett sein könnten. Ich bin so nett. Ich erwarte Ihren Anruf. Sie traf sich mit Smolek in einem Park. Ich will dieses Haus. Sie sagten vor einiger Zeit, Sie hätten einen Job für mich. Daran hat sich nichts geändert. Ich gehe davon aus, dass die Tötung eines Menschen halbwegs ordentlich entlohnt wird. Dann hätte ich Eigenkapital und könnte einen Kredit bekommen. Und Sie wären bereit, einen Auftrag zu erfüllen, ganz gleich, wer das Opfer ist? Natürlich nicht. Er würde es Sie stören, wenn es eine Frau wäre? Nein. Aber es würde mir schwerfallen, auf eine Frau zu zählen, die Mutter ist. Und auf einen Vater? Kein Problem. Kurz Mollek erläuterte nun, dass es sich bei dem potenziellen Opfer um ein ideales Opfer handle. Einen Geschäftsmann mit dubiosen Kontakten. Die Art der Tötung sollte nicht auf die familiären, sondern auf die geschäftlichen Aktivitäten des Opfers verweisen. Aber es ist seine Frau, die ihren Mann gern tot sehen würde, oder? Wir helfen ausschließlich privaten Personen mit privaten Problemen, ihre Sorgen loszuwerden. Also, Anna, wären Sie bereit, diese Sache zu erledigen? Der Betrag muss stimmen. Ein Betrag, den ich als Eigenkapital bezeichnen kann, ohne dass man mich auslacht. Zu meinen Geschäftsgepflogenheiten gehört es, das Opfer selbst bezahlen zu lassen. Wobei dieses Finanzierungsmodell natürlich ohne sein Wissen praktiziert werden muss. Man könnte es ein sittliches Prinzip nennen, denn die Ursache seiner Liquidation ist ja letztlich das eigene asoziale Verhalten. Ich werde mit unserer Auftraggeberin sprechen und ihr erklären, wie sehr Ihnen dieses Haus am Herzen liegt. Sie wollen das Haus? Sie werden es bekommen. In einem schmalen Gang, der den Konferenzsaal mit dem Restaurant verband, stand nur zwei Wochen später Anna Gemini dem von seiner Gattin wenig geliebten Geschäftsmann gegenüber. Ich ziehe öffentliche Orte privaten vor. Auch verzichte ich auf eine größere Distanz zwischen mir und dem Opfer. Meine Schießkünste sind nicht danach. Sie lächelte den Mann, der sich für unwiderstehlich hielt, in einer Weise an, die ihn antörnte. Er kam ihr so nahe, dass Anna Mühe hatte, die Pistole aus der Tasche zu ziehen. Pardon? Es war schwierig, den Mann so weit wegzuschieben, dass ich den durch den Schalldämpfer vergrößerten Lauf der Pistole in eine einigermaßen vernünftige Position manövrieren konnte. Ich war viel zu sehr mit der konkreten Handlung beschäftigt, um über die Person nachzudenken, die ich liquidierte. Nachdem das Opfer reglos auf dem Boden lag, steckte Anna die Waffe zurück in ihre Tasche und ging wieder in das Restaurant, wo Karl an einem Tisch wartete. Ich bleibe dann immer ein wenig länger in der Nähe des Tatorts. Karl verträgt Hektik so schlecht. Natürlich erinnerten sich die Kellner später an sie und ihren Sohn, erwähnten sie aber mit keinem Wort. Weder der Polizei noch der Presse gegenüber. Warum auch hätten sie das tun sollen? Die Hinrichtung eines Geschäftsmannes, so die Medien, wurde als das begriffen, als was es begriffen werden sollte. Als Racheakt einer der mafiosen Vereinigungen, mit denen sich das Opfer eingelassen hatte. Der Smolleksche Imperativ. Nachdem das Opfer seine Ermordung selbst zu bezahlen hat, verhalf mir zu einem Aktienpaket aus dem Besitz des Toten. Und ich konnte dem Makler nun das Grundkapital für das Haus überreichen. Es war ausreichend, um als Basis für ein Finanzierungsmodell zu dienen. Anna zog in die verfallene Gartenvilla unterhalb der Votoparkirche. Karl liebt Bäume. Inmitten von Bäumen und Sträuchern ist Karl glücklich. Mit dem Erwerb des Hauses war es nicht getan. Ein Kredit musste zurückgezahlt und eine gründliche Renovierung des Gebäudes vorgenommen werden. Ich hatte schon immer ein Faible für Handwerkliches. Für die Hausbesitzerin wurde die Geldbeschaffung dringlicher denn je. Nachdem die Hemmschwelle leichter als erwartet überschritten worden war, machte Anna in ihrem neuen Job weiter. Natürlich musste sie nicht alle paar Wochen irgendwo auf der Welt einen Mord begehen, um ausreichend Geld zu verdienen. International tätig wurde sie allerdings schon. Und manchmal arbeitete sie auch ohne Smoleks Vermittlung. Kopenhagen. Bräuchte Geld. Aha, wie viel? 50.000. 50.000? Das ist ein Haufen Geld. Wofür? Um jemanden zu bezahlen. Wen, wenn ich fragen darf? Betrifft dich, Darling. Ist eine Überraschung. Ich möchte trotzdem wissen, worum es geht. Ja, dann wäre es hier keine Überraschung mehr. Und würde jeglichen Sinn verlieren. Nun, da kann man nichts machen. Wisst ihr lieber, ich würde dir eine Geschichte auftischen, an der rein gar nichts stimmt. Ich soll dir 50.000 geben dafür, dass du mich nicht anlügst. Ach, vergiss es. 50.000 sind nicht die Welt. Es gibt wohl noch andere Möglichkeiten. Ja, wenn ich gesagt, du sollst einen deiner Freunde anbetteln. Sag mal, spielt dein kleiner Schriftstellerfreund dabei eine Rolle? Der Popstar. Der Zuhälter, der sich als Popstar ausgibt. Nein, der hat mein Geld nicht nötig. Seine Zuhälterei scheint sich zu lohnen. Schön für ihn. Damit war das Gespräch fürs Erste beendet. Wortlos fuhr das Ehepaar Gude hinüber zum Empfang in der dänischen königlichen Bibliothek. Der norwegische Botschafter Einar Gude hasste dieses Gesellschaftstheater, dem seine Gattin weit besser gewachsen schien. Sie war diese typische Mittelpunktsfrau, die aus einer Tonne Charme und einer Tonne Intelligenz bestand, aber nie mehr als 60 Kilo wog. Magda! Was tust du hier? Während Botschafter Gude in einem der zahlreichen Nebenräume im Plauderton ein paar Weltkrisen besprach, liefen sich Magda Gude und der schreibende Popstar über den Weg. Ich bin mit Einar hier. Genieße deinen Mann, solange es geht. Man muss auch loslassen können. Noch in derselben Nacht überraschte Magda ihren Mann damit, dass sie ausgerechnet in einer recht betrüblichen Phase ihrer Ehe seinem sehnlichsten Wunsch entsprach. Glaubst du, das wäre mir 50.000 wert? In all den Jahren ihrer Ehe hatte sich Magda konsequent geweigert, oralen Sex zu betreiben. Er war ihr zutiefst zuwider. Warum? Fragte Gude, nachdem er ein wenig zur Ruhe gekommen war und die Glut in seinem Gesicht abgenommen hatte. Du kannst mir nicht erzählen, dass das nichts mit dem Geld zu tun hat. Natürlich hat es das. Wenn ich nicht sagen möchte, wofür ich das Geld benötige, dann ist es wichtig, dass du mir vertraust. Indem du mir anbläst. Indem ich dir zeige, was Vertrauen bedeutet. Indem ich das tue, was ich am wenigsten ausstehen kann. Und nicht in den Armen eines Popstars, sondern hier, bei dir, meinem Mann, dem ich vertraue. Magda Gude bekam das Geld. Ausgerechnet nach Wien. Ich mag die Stadt nicht. Aber Dürer. Dürer gefällt dir sicher. Einar Gude war eigentlich entschlossen gewesen, die Einladung eines in Wien ansässigen Botschafters abzulehnen. Aber er hatte nicht mit Magda gerechnet, die unbedingt diese in der Albertina vereinten Dürers sehen wollte. Im Gedränge der Dürer-Ausstellung gesellte sich zu Gudes Wien-Aversion eine Aversion gegen Museumsbesucher, die ihm ständig auf die Zehen traten. Ihm reichte es. Gude verließ Dürer. Er würde seiner Frau schon irgendwo im Haus über den Weg laufen. In den unteren Museumsräumen war eine Fotoausstellung Brassais. Gude wurde von einer geradezu klösterlichen Ruhe empfangen. Es mochten 2-3 Minuten vergangen sein. Da blickte der Diplomat auf einen Schalldämpfer, der auf seine Brust gerichtet war. Was wollen Sie von mir? Ich erfülle einen Auftrag. Das können Sie sicher denken. Etwas Politisches. Würden Sie denn das für möglich halten? Eigentlich nicht. $50.000. Eine private Sache also. Magda nehme ich an. Es gibt eben Leute, deren Wert sich mit ihrem Tod beträchtlich steigert. Als Anna und Karl eine Weile später die Dürer-Ausstellung verließen und zur Haupttreppe gingen, war bereits große Hektik im Gange. Die Dame mit dem Kind können Sie durchlassen. Das ist eine Freundin von mir. Ach, Sie kennen Frau Gude? Nicht wirklich. Anna befand sich in einer nicht ganz einfachen Situation, da sich in ihrer Handtasche die mit einem Schalldämpfer versehene Pistole befand und die Polizei nun jeden der Museumsbesucher einer Kontrolle unterzog. Die Dame war vorher so freundlich, kurz auf meinen Buben aufzupassen, als ich zur Toilette ging. Was ist denn überhaupt geschehen? Der Botschafter, Herr Gude, Ihr Mann, er wurde erschossen. Um Himmels Willen. Ich bringe Sie hinaus. Danke. Das ist sehr freundlich. Richten Sie bitte dieser Dame... Frau Gude. Ja, richten Sie ihr bitte aus. Es täte mir sehr leid für Sie. Der Polizist nickte und brachte die Geminis auf die Straße. Der Tod eines Menschen bereitete Anna wie üblich keine Gewissensbisse, obwohl ihr dieser Mann und Botschafter nicht unsympathisch gewesen war. Ein neuer Auftrag. Wenn Smolek mit Anna in Kontakt treten wollte, traf man sich vorzugsweise am Inzersdorfer Friedhof. Ich habe einen Auftrag. Um wen geht es? Um einen Komponisten. Apostolo Janota. Was für ein Vorname. Die Auftraggeberin möchte mit Ihnen persönlich sprechen. Das würden Sie zulassen? Einen derartigen Regelbruch? Ja. Das gefällt mir auch nicht, aber sie ist eine von diesen alten Damen, an deren Sturheit man sich die Zähne ausbeißt. Reden Sie mit ihr. Sie lebt in Liesing im Pflegeheim und heißt Mascha Reti. Sie können dann immer noch Nein sagen. Na gut. Eine Frage noch. Die Ermordung dieses norwegischen Botschafters. Hatten Sie damit was zu tun? Nicht, dass ich wüsste, je einem Botschafter begegnet zu sein. Smolek blickte ihr noch lange nach. Schön. Liebe Frau Gemini, dass Sie sich entschlossen haben, mich zu besuchen. Es war kalt, was nichts daran änderte, dass Frau Reti ohne Decke im Park des geriatrischen Zentrums in einem Rollstuhl saß. Das ist Karl. Grüß dich, Karl. Hinter dem Rollstuhl stand ein großer, schlanker Mann in weißer Dienstkleidung. Herr Tannhauser ist der gute Geist an meiner Seite. Er beschützt mich. Wer bedroht Sie? Tannhauser, lassen Sie uns alleine. Der Pfleger stellte sich ein paar Schritte zur Seite, zündete sich eine Zigarette an und sah Karl beim Skateboardfahren zu. Karl war mitnichten ein begnadeter Skateboardfahrer, aber seine Talentlosigkeit verband ihn eher mit den Menschen, als dass sie ihn von ihnen trennte. Sie wissen, wer das ist, den ich Sie bitten möchte, umzubringen? Ein Komponist namens Apostolo Janota. Der Mann ist ein Schwein. Er hat seine Frau auf dem Gewissen. Meine Enkelin. Ist sie tot? Sie ist verrückt. Unser Herr Komponist, Staatspreisträger, hat sie gezielt in den Wahnsinn getrieben. Zu welchem Zweck? Das herauszufinden wäre eine interessante Aufgabe. Aber mir fehlt die Zeit und die Kraft, das zu tun. Er hat Nora jahrelang terrorisiert, sie an sich gebunden, um sie dann unentwegt von sich zu stoßen. Das tun Männer mitunter. Er ist kein Mensch, sondern eine Apparatur, deren Aufgabe darin besteht, Nora in den Wahnsinn zu treiben und mich umzubringen. Hat dieser Janota je versucht, Ihnen etwas anzutun? Er wird jemanden schicken. Umso wichtiger ist es, ihm zuvorzukommen. Ich weiß nicht, ob ich den Auftrag annehmen werde. Könnte ich Sie dennoch um einen kleinen Gefallen bitten? Nora, sie ist jetzt in der psychiatrischen Anstalt von Steinhof untergebracht. Besuchen Sie Nora. Auf Wiedersehen, Frau Reti. Erstaunlicherweise fuhr Anna wenig später wirklich zur psychiatrischen Klinik die Baumgartner Höhe hinauf und stieg die Treppen zur Otto-Wagner-Kirche hinan, hinter der sich Nora aufhalten sollte. So zumindest die behandelnde Psychiaterin, Frau Dr. Hagen. Komm, Karl, wir machen einen Spaziergang. Dass Frau Janotta schweigt, wisse Anna sicherlich, aber man könne sie sehr wohl besuchen. Ihre Großmutter hat mich gedrängt, herzukommen. Ob das eine gute Idee gewesen ist, mit einem Menschen sprechen zu wollen, der seit geraumer Zeit das Sprechen verweigert, weiß ich nicht. Es gab nichts zu sagen. Und jetzt? Manchmal glaubt man, es könnte sich was ändern, wenn jemand bestimmter erscheint. Und Sie wollen, dass ich derjenige bin? Meine Großmutter hat von Ihnen gesprochen. Sie meint, sie wäre ein Apostolo gewachsen. Woher will sie wissen, wem ich gewachsen bin? Manche Dinge wünscht man sich. Und was wünschen Sie sich? Dass sich Apostolo fürchtet. Wovor? Vor Ihnen. Vor dem Tod, der ihm droht, der ihm durch Sie droht. Jesus Maria, hat Ihre Großmutter Ihnen also versprochen, ich würde Ihren Mann töten? Er ist nicht mein Mann. Sie tragen seinen Namen. Ich trage auch diese Klamotten, das sind nicht meine. Die Frau stand mit hängenden Schultern und gesenktem Kopf in der Landschaft. Es ist betrüblich, mit ansehen zu müssen, wie ein unfrei gewordener Mensch nur noch von den Adidas-Streifen seines verwaschenen Trainingsanzugs stabilisiert wirkt. Ich musste Apostolo heiraten. Er hätte mich sonst umgebracht. Ich habe diesen Menschen nicht aus Liebe geheiratet, sondern um mein Leben zu retten. Warum wollte er Sie unbedingt heiraten? Er wollte das Haus. Das Haus? Welches Haus? Das Haus meiner Eltern. Als sie starben, bin ich dort eingezogen. Ein kümmerliches Häuschen mit Garten, schlechte Gegend, schlechte Luft. Fragen Sie mich nicht, welche Bedeutung die verdammte Hütte für ihn hat. Ich weiß es nicht. Eines Tages stand Apostolo vor der Tür mit einem Trick. Autopanne, verlegtes Handy. Da kam er rein. Und zwar für immer. Ich merkte bald, was er wirklich wollte. Dieses Haus besitzen. Was für ihn zunächst hieß, mich zu heiraten. Also habe ich mich geweigert. Er hat mir ohne Umschweife erklärt, dass es ihm ein leichtes wäre, mich aus dem Weg räumen zu lassen. Und dass dies auch für meine Großmutter gelte. Er hätte keine Lust, sich mit einer alten, engstirnigen Frau wegen des Hauses herumärgern zu müssen. Er hat also offen bekannt, das Haus zu wollen. Das hat er. Ich musste ihn heiraten, um mich und Marsha zu schützen. Und warum sind Sie hier und nicht in Ihrem Häuschen? Sein Ja-Wort war das letzte, das er an mich gerichtet hat. Danach Sendepause. Er hat aufgehört, mit mir zu sprechen, radikal keinen Satz, kein Wort, nicht eines. Auch nicht von unseren Freunden. Aber keinem ist aufgefallen, dass er mich vollständig ignorierte. Nur Marsha. Ich habe in diesem Jahr aufgehört zu existieren. Ich bin in sein Schweigen hineingefallen wie ein abgeschossener Vogel, plumps und zu war der Sack. Er hat an seiner Musik gearbeitet, das war's. Und da sind Sie auf die Idee gekommen, selbst zu schweigen? Ja, und dass mein Schweigen als Geisteskrankes verstanden wird. Hat Ihr Mann, hat Apostolo Sie einliefern lassen? Hat er. Ich war froh, von ihm wegzukommen. Besucht er Sie? Ja, das gehört dazu. Ohne ein Wort zu sagen, versteht sich. Frau Dr. Hagen findet ihn ganz großartig. Ein wenig fürchte ich, dass auch Sie, Frau Gemini, das tun werden, den Scheißkerl großartig finden. Wenn ich ihm so nahe komme, um das zu beurteilen, ist sein Schicksal ohnehin besiegelt. Ich möchte, dass er es mit der Angst zu tun bekommt. Die Leute, die ich liquidiere, informiere ich nicht vorher? Das ist mir schon klar. Ich kann schweigen, wie ich tagtäglich beweise. Und auch Marsha kann schweigen. Niemand wird ihn warnen. Aber er wird die Bedrohung spüren, wie man in einem vollkommen dunklen Raum sitzt und weiß, dass jemand da ist. Es wäre mir nicht recht, wenn mein Opfer mich vor der Zeit spürt. Janotta könnte sich wehren. Im Gegenteil. Es wird ihn nervös und unsicher machen. Er, der nie Fehler macht, wird Fehler machen, versprochen. Sie wissen, dass Janota seine Tötung selbst zu bezahlen hat. Ich habe selten von etwas Gerechterem gehört. Kennen Sie den Mann, der das alles organisiert? Nein. Na, immerhin. Wir werden uns nicht wiedersehen. Das sagte ich mir schon. Ich warte auf die freudige Nachricht. Danach fange ich wieder an zu leben. Nochmals Kopenhagen. Auftritt Schenk. Markus Cheng, der Wiener Privatdetektiv, saß indessen in seinem Kopenhagener Büro und wartete auf Klienten. Wieso Kopenhagen? Das konnte Cheng selbst nicht so richtig beantworten. In erster Linie ging es darum, von Stuttgart wegzuziehen, aber nicht wieder nach Wien zurückzukehren. Freilich waren einige Leute irritiert, es mit einem Privatdetektiv zu tun zu haben, der nur über einen Arm verfügte, schlecht zu Fuß war und trotz seines asiatischen Aussehens das ganze Karatezeug für unwürdig hielt. Man kann ja reden. Cheng besaß einen Hund, ein langohriges, kurzbeiniges, höchstwahrscheinlich schwerhöriges, vielleicht intelligentes, vielleicht auf eine raffinierte Weise saublödes Wesen namens Lauscher. Er hasst es, sich bewegen zu müssen. Meist schläft er. Um hier nicht den Eindruck entstehen zu lassen, dieser einarmige Detektiv und sein blinder Tauberhund hätten ein mitleiderregend groteskes Paar erheblicher Invalidität abgegeben, muss gesagt werden, dass Lauscher einen trotz allem robusten und zufriedenen Eindruck machte, während Cheng wiederum ein eleganter Mann war, der ausgesprochen gesund wirkte. Gesünder als noch in Stuttgart. Und bei weitem gesünder als während meiner Wiener Zeit. Chengs melancholischer Blick war nicht ohne Kraft. Eine Kraft, die auch daraus resultierte, Stuttgart und Wien überlebt zu haben. Wobei es natürlich sehr viel schwieriger ist, die alte kakanische Nutte zu überleben. Diese schlimmste unter allen Rabenmüttern. Und nun also Kopenhagen. Ein Ort, der bei weitem nicht die erfrischende Bösartigkeit Wiens besitzt und dem auch die Listigkeit und anfallartige Fantastik Stuttgarts mangelt. Nichtsdestotrotz hatte ich Wien nicht ohne Wehmut verlassen. Während ich aus Stuttgart wie aus der Badewanne gestiegen bin, deren leicht verdrecktes Wasser man nicht noch einmal aufwärmen möchte. Sie sollen nach Wien fahren. Ai. Ludwig Dahlgard hieß der Klient, der Cheng engagieren wollte. Schlechte Erinnerung. Wien ist meine Heimat. Da kann man nicht von gut oder schlecht reden. Heimat, das ist das Gewehr, das man sich Tag und Nacht an die Stirn hält, ohne je abzudrücken. Dahlgard ließ durchblicken, vom norwegischen Geheimdienst zu sein. Aha. Und worum geht's? Sie erinnern sich an den norwegischen Botschafter hier in Kopenhagen? Einar Gude? Der Mann, der in Wien erschossen wurde? Merkwürdiger Fall. Wenn man bedenkt, wie wenig sich Gude für einen politischen Mord qualifiziert hat. Stimmt. Es beschäftigt uns natürlich, wenn man einen unserer Diplomaten liquidiert und nicht dazu sagt, warum. Vielleicht was Privates. Möglich. Aber das würden wir dann gerne wissen. Sehen Sie sich in Wien um, hören Sie hin, was so geredet wird. Warum ich? Sie sind Wiener, Herr Cheng. Ohne wie ein solcher auszusehen. Ich halte das für einen Vorteil. Finden Sie heraus, ob Gude aus gutem Grund dort und nicht woanders ermordet wurde. Es gibt Umstände, die niemand aufregen müssen. Andere wiederum gefährden die nationale Sicherheit. Ja, einen Grund muss es wohl geben. Es gibt da eine Sache, die ich für bemerkenswert halte. Die wäre? Frau Gude hat in der Dürer-Ausstellung eine Weile auf den behinderten Sohn einer schlanken, blonden Frau aufgepasst. Und als ihr Mann tot aufgefunden wurde, hat sie die Wiener Polizei ersucht, eben diese Frau aus dem Museum zu eskortieren, um dem behinderten Kind die lange Warterei zu ersparen. Das kommt Ihnen verdächtig vor. Weiß man was über diese Frau? Nichts. Aber ich halte es für sinnvoll, an diesem Punkt anzusetzen. Immerhin wissen wir, dass die Namenlose ein Kind hat. Einen 10- bis 14-jährigen Jungen, der auffällt. Gibt es eine Kontaktperson in Wien? Gibt es. Ein guter Mann. Er heißt Kurz Molek, sitzt in irgendeinem unnötigen Archiv und verwaltet Handschriften. Sie treffen ihn morgen Abend in einem Gasthaus namens Adlerhof. Ich habe aber einen Hund. Kein Problem. Wir erledigen das. Er darf als Handgepäck mitfliegen. Na Gott. Am Wiener Flughafen nahm Cheng ein Taxi in den 20. Bezirk. Dort konnte er die erste Zeit bei seinem ehemaligen Mitarbeiter Berti wohnen. Als Cheng sich gegen Abend stadteinwärts bewegte, kam ihm die Vergangenheit deutlich zu Bewusstsein. Lauscher hatte er die späte Wanderung nicht zumuten wollen. Der lag wieder vor dem Ofen auf seinem Polster, eine Windel um den Unterleib geschnallt und bewältigte schlafend die Zeit, die ihm blieb. Cheng marschierte über den Ring hinüber zu Rathaus und Parlament und kam somit in eine Gegend, die er bestens kannte. In der Lerchenfelder Straße hatte er viele Jahre sein Detektivbüro samt Wohnung gehabt. Ja, bitte. Könnte ich bitte mit deinem Papa oder deiner Mama sprechen? Wieso? Weil ich früher hier gewohnt habe. Sind Sie Jude? Was ist denn los, Lina? Gib mir den Führerschein. Da ist der Mann, der unser Haus zurückhaben will. Du darfst ihn nicht hereinlassen. Ach, was? Ja? Cheng entschuldigte sich für die Störung, nannte seinen Namen und er sei eher zufällig in seine alte Wohngegend geraten. Kommen Sie rauf. Die Frau und das Kind standen an der Türe, das Kind feindselig, die Mutter hingegen erwies sich als freundlich. Erklärte sich an Chengs Namen zu erinnern und bat ihn ohne Umstände in die Wohnung. Sie stellte sich mit Namen Rubinstein vor. Mein Büro. Ja. Also die Vermieterin sagte uns, dass sie hier gearbeitet haben. Also wir fanden es interessant. Die Räume eines Detektivs. Und die Räume waren nicht wiederzuerkennen. Modern und doch gemütlich. Sehr schön haben Sie es hier. Lebt Frau Kremser noch, die Nachbarin mit den drei Kartäuserkatzen? Die Katzen leben. Frau Kremser ist vor einem halben Jahr gestorben. Ach. Frau Kremser hat sich aufgehängt. So sagt man das nicht. Sie, Kremser, war eigentlich nicht der depressive Typ. Ja, fand ich auch. Aber man kann natürlich nicht in einen Menschen hineinsehen. Na klar, Mama, dass man das nicht kann. Die kommen immer früher in die Pubertät. Wenn ohne vorher ihre Katzen zu versorgen, hat sie sich umgebracht. Das ist nicht ihr Stil. Ganz und gar nicht. Wer lebt jetzt in ihrer Wohnung? Ein Mann, über den ich nicht viel sagen kann. Aber keiner, dem ich mein Kind anvertrauen würde. Und was ist aus den Katzen geworden? Die hat die alte Frau Dussig aus dem letzten Stock zu sich genommen. Ach was? Die hat die Katzen doch immer unausstehlich gefunden. Frau Rubinstein führte Cheng noch in die anderen Räume. Es tut gut zu sehen, dass nicht alles in der Welt immer schlechter wird. Beispielsweise diese Wohnung. Jetzt kann ich endlich auch dieses Kapitel abschließen. Meine Lerchenfelder-Episode. Sie sind uns trotzdem jederzeit willkommen. Wieso? Hören Sie gar nicht hin. Kein Problem. Also ich mein's ernst. Was denn? Na, dass wir uns über Ihren Besuch freuen würden. Im Treppenhaus kamen ihm die drei silberfarbenen Kartäuserkatzen entgegen. Sie waren lange nicht mehr so fett wie früher. Ihr Gefrieser, welches Auto schon wieder neben's Kistel geschissen? Offenkundig hatte sich Frau Dussegs Katzenhass in keiner Weise gelegt. Warum nur hatte ausgerechnet sie sich der Lieblinge der erhängten Frau Kremser angenommen? Nun, Cheng ging das nichts an. Als Cheng das Wirtshaus Adlerhof betrat, erstaunte es ihn, niemals vorher hier gewesen zu sein. Dieses Wirtshaus war ein Planet. Die Frage bei Planeten ist immer die, ist dort Leben denkbar? Herr Smolek? Mein Name ist Cheng. Es saß nur ein unscheinbarer, dicker Gast im hinteren Teil des von korbartigen Neonröhren erhellten Raumes. Schön. Herr Cheng. Cheng war sofort klar, dass es sich nur um Kurz Molek handeln konnte. Ich will offen sein, Herr Cheng. Der Wirt, Herr Stefan, brachte die georderten Getränke. Dann sprach Smolek weiter. Ich kann unsere norwegischen Freunde nicht ganz verstehen, einen Mann wie Sie zu engagieren. Soweit ich weiß, Sehen Sie das Unglück an? Das war mal. Die Zeiten haben sich geändert. Aber jemand mit Ihren Erlebnissen müsste um Wien einen großen Bogen machen. Sie hätten den Auftrag ablehnen können. Ich lebe davon, Aufträge anzunehmen. Ich habe den Tod eines Botschafters aufzuklären. Was haben wir in der Hand? Naja, nicht viel. Punkt 1. Gude wurde in Wien an die Museum erschossen, obgleich er nie mit dieser Stadt und diesem Museum zu tun hatte. Punkt 2. Seine Frau war anwesend, aber nicht in der Nähe, als es geschah. Punkt 3. Genau diese Magda Gude hat einer unbekannten Frau und deren behinderten Sohn die Möglichkeit verschafft, das Museum ungeprüft zu verlassen. Man könnte Frau Gudes Handlung als puren Affekt eines karitativen Menschen begreifen. Aber Sie glauben, es steckt mehr dahinter. So ist es. Allerdings müssten wir dann ernsthaft glauben, dass diese Frau ihren Sohn in die Obhut der Botschaftergattin gab, um in aller Ruhe den Botschafter zu liquidieren. Eine professionelle Killerin? Wenn sie es war, dann ist sie vom Fach. Das würde die Sache mit dem behinderten Sohn erklären. Sie nimmt ihn quasi in die Arbeit mit. Sie wäre folglich keine schlechte, sondern eine gute Mutter. Das ist der Punkt. Cheng hatte längst begriffen, dass dieser unscheinbare Beamte ein gefährlicher Mann war. Wie gefährlich und für wen, war noch die Frage. Ich habe gute Kontakte zur hiesigen Kriminalpolizei, die es mir ermöglicht haben, mit dem Polizisten zu sprechen, der auf Frau Gudes Wunsch hin Mutter und Sohn aus dem Museum geführt hat. Ich habe nach der Kleidung gefragt. Bei der Mutter sei ihm nichts aufgefallen, modisch halt. Der Junge, das ist interessant, der hatte, was man heutzutage Klamotten nennt, an. Markenware. Und eine schwarze wollene Mütze mit einem Emblem. Das Signum des Kartäuserordens. Sie scherzen. Ich habe nicht behauptet, dass der Junge ein Kartäusermönch ist, aber dennoch ist er Mitglied eines Ordens. Sektierer. Kein Sektierer. Skateboardfahrer. Skateboardfahrer? Ja, ich habe mich bei einer Dame aus der Jugendbetreuung erkundigt, was so ein Kartäuserkreuz auf der Mütze bedeutet. Und sie erwähnte eine Gruppe von Skateboardfahrern, die sich die Patres nennen. Sie hätten einen speziellen, stark reglementierten Fahrstil entwickelt. Keine Mätzchen, kaum Figuren und Sprünge. Und meist benutzen sie den Abhang bei der Wottrupper Kirche. Kennen Sie die? Natürlich. In Bezug auf seine Wien-Kenntnisse konnte man Cheng leicht kränken. Ich hörte, dass Sie ein Archiv betreuen. Archiv ist ein großes Wort. Naja. Wir treffen uns von heute an jeden zweiten Abend. 8 Uhr. Dieser Tisch hier. Kann ich Sie telefonisch erreichen? Lieber nicht. Herr Smolik nickte Herrn Stefan noch zu und verließ den Adlerhof. Zurück blieb, nun, was war es? Ein Geruch? Eher ein Odeur. Etwas, das ich aus meiner Kindheit kenne. Cheng kam nicht drauf. Am nächsten Nachmittag fuhr er nach Mauer hinaus zu der über der Stadt gelegenen Wottruper Kirche. Er hatte Glück. Vor dem Kircheneingang stand oder hockte eine Gruppe Skateboarder. Gesprochen wurde nichts. Man blickte konzentriert auf den einen Akteur, der soeben den betonierten, aber unebenen, in einer steilen Kurve abwärts führenden Weg dahin ratterte, wobei dieser Weg von einer Vielzahl von Stufen unterbrochen wurde. Im Gegensatz aber zur bekannten Manier, solche Barrieren im Flug zu nehmen, versuchten die Jungs hier, die Stufen als solche zu bewältigen, ihnen nicht auszuweichen. Alle trugen eine schwarze Mütze mit dem Symbol. Keine Frage, Kartäuser. Ich bin froh, dass Karl in dieser Bruderschaft eine Heimat gefunden hat. Sonst gilt er eher als Störung. Die Kartäuser bewegen sich radikal außerhalb der Gesellschaft. Darum keine Sprünge, darum der Verzicht auf eine gewollt eigene Note. Auf die Entfernung hin waren die Buben schwer zu unterscheiden. Jeder trug dieselbe Kleidung, dieselbe Mütze. Erst als der eine Junge an der Reihe war, bemerkte Cheng dessen Andersartigkeit. Obgleich er denselben Stil wie seine Ordensbrüder praktizierte, waren seine Armbewegungen heftiger, ausgreifender. Auch das Schlenkern des Kopfes fiel auf. Das war der Junge, den Cheng suchte. Bei den Kartäusern fühlt Karl sich sicher. Wie gut, dass die Wortruberkirche nur 100 Meter von unserem Haus entfernt liegt. So kann ich ab und zu mit dem Feldstecher hinaufschauen, ob alles in Ordnung ist. Nichts war in Ordnung. Im Schatten der Kirche hielt sich ein Mann verborgen, der die Jugendlichen beobachtete. Im Okular glaubte ich zu erkennen, dass er ein Asiate ist. Anhand seiner Mimik konnte ich sicher sein, dass er soeben gefunden hatte, wonach er suchte. Meinen Sohn. Mit Erleichterung stellte Cheng fest, dass beim Heimweg besagter Junge bereits am unteren Ende der Straße in eine Villa trat. Es war anzunehmen, dass hier auch die Frau zu finden war, von der Smolek gesprochen hatte. Die Mutter und Killerin, wenn es denn so war. Ich hatte mich immer schon gefragt, wie es sein würde, wenn man einmal auf meine Spur stieß. Aber der Chinese befand sich offensichtlich erst am Beginn, hatte eben erst Karl entdeckt und würde noch eine ganze Weile benötigen, um eine vollständige Addition vornehmen zu können. Es war also nicht nötig, in Panik zu verfallen. Ja, bitte, wer ist da? Markus Cheng, Privatdetektiv. Könnte ich Sie sprechen? Also gut. Wenn Sie wirklich Detektiv sind, werde ich Sie ja ohnehin nicht so schnell los. Ersparen wir uns also die Umwege. Drücken Sie gegen die Gartentür. Sehr freundlich. Anna holte ihre einzige Handfeuerwaffe und legte sie hinter der Bücherreihe eines Regals ab. Oh, ein Dobrowski. Schön. Oh, Sie verstehen sich auf Kunst? Ich kenne mich mit allem aus. Ein wenig. Zum Spezialisten hat es nicht gereicht, leider. Darum der Beruf des Detektivs. Darf ich Ihnen etwas anbieten, Kaffee? Oder wenn ich nach draußen sehe, eher Glühwein? Während sie den Glühwein erhitzte, beobachtete sie den Mann über eine Anordnung von 3 Wandspiegeln. Nicht, dass sie hätte sagen können, was einen typischen Detektiv ausmachte. Jedenfalls sah sich Herr Cheng zwar eingehend um, aber in einer Weise, die durchaus zu jemand passte, der auf Anhieb einen Dobrowski erkannte. Ein originaler Lostisch. Wertvoll. So teuer war der gar nicht. Allerdings musste ich ein Stückchen meiner Seele dafür hergeben. Ihrer Seele? Bildlich gesprochen. Das gilt für die meisten schönen Dinge. Will man sie haben, muss man einen Teil von sich opfern. Aha. Nun, warum ich hier bin? Ja? Es geht um den Dobrowski im Flur. Raffiniert der Kerl, dachte sich Anna. Sie zweifelte keinen Moment, dass es gelogen war, aber sie spielte mit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mit dem Bild was nicht stimmt. Darum geht's nicht. Mein Auftraggeber möchte dieses Bild erwerben. Warum hat er es dann nicht selbst ersteigert? Ich verkaufe es nicht. Das ist schade. Das wäre der einfachste Weg gewesen, liebe Frau Gemini. Er hatte den Namen am Gartentor gelesen. Oh, um Gottes Willen, was haben Sie denn vor? Wollen Sie mich ausrauben lassen oder meinen Sohn entführen und mich erpressen? Ich bin in keiner Weise beauftragt, irgendwelche kriminellen Handlungen vorzunehmen. Das ist nicht mein Ding. Schon gut. Allerdings können Sie nicht verlangen, dass ich so einfach aufgebe. Ich werde nicht dafür bezahlt, gleich in die Knie zu gehen. Vergessen Sie Ihre Knie. Sie werden sich die Zähne ausbeißen. Sie haben ja kaum von dem Glühwein getrunken. Der Glühwein ist scheußlich. Werden Sie jetzt beleidigend, weil ich Ihnen das Bild nicht verkaufe? Darf ich Sie zum Abendessen einladen? Was erwarten Sie sich davon? Es ist ein Versuch. Den Dobrowski kriegen Sie trotzdem nicht. Machen wir es umgekehrt. Ich lade Sie ein. Heute Abend findet ein Konzert statt, zu dem ich gehen will. Eine Uraufführung, haben Sie Lust? Musik ist nicht wirklich meine Sache. Ich habe früher immer gedacht, wenn schon Musik, dann die Rolling Stones. Die Musik, um die es heute Abend geht, ist ein wenig sperriger als die der Rolling Stones. Aber nicht uninteressant. Der Komponist heißt Apostolo Janotta, schon gehört? Tut mir leid, nein. Schon wieder gelogen, dachte Anna. Denn wer konnte diesen Detektiv geschickt haben, wenn nicht Janotta? Janotta muss Wind davon bekommen haben, dass ich Nora besucht habe. Und von Frau Dr. Hagen wusste er wohl, dass Mascharetti dahinter steckte. So oder so ähnlich muss es gewesen sein. Freilich hatte Anna geglaubt, Zeit zu haben, was sich nun als Irrtum herausstellte. Sie hatte keine Zeit. Sie saß einem Mann gegenüber, dessen Aufgabe höchstwahrscheinlich darin bestand, zu ermitteln, welche Rolle sie in dieser Geschichte spielte und warum sie von Mascharetti zu deren Enkelin geschickt wurde. Dass ich eine Killerin bin, weiß er nicht, dieser Chang. Woher denn auch? Er steht noch am Anfang. Er will herausbekommen, was ich mit Nora und ihrer Großmutter zu schaffen habe. Darin besteht sein Job. Vielleicht aber ging sein Job weit darüber hinaus. Mascharetti hatte davon gesprochen, dass Apostolo Janotta einen Killer schicken würde. War Cheng dieser Killer? Sehr viel eher als ein Detektiv. Im Grunde hatte Anna Gemini gar nicht vorgehabt, zu dem Konzert zu gehen. Die Karten waren mit der Post gekommen. Dazu eine Notiz von Mascharetti, sie solle sich Janotta einmal aus der Nähe ansehen, da er seine Symphonie für Tierfilme selbst dirigieren werde. Ob Mascharetti schon informiert ist, dass ich den Auftrag annehme, weiß ich nicht. Ich habe es nur Smollett gesagt. Aber wann und wo, davon war noch nicht die Rede. Und nun geriet die ganze Angelegenheit ins Schleudern. Alles ging viel rascher, als es Anna lieb war. Es war Zeit zu handeln. Also, Herr Chang, was ist? Begleiten Sie mich? Gerne. So kann ich zumindest versuchen, am Ball zu bleiben. Ich meine wegen des Gemäldes. Ich hoffe, Sie werden nicht lästig dabei. Kein Wort mehr über das Bild. Heute Abend, meine ich. Gut. Anna dachte, dass wenn dieser Abend vorbei sein würde, sich auch das Dobrowski-Thema erledigt hätte, unter anderem. Also, bis heute Abend um 8 im Gartenbaukino. Gartenbaukino? Janottas Aufführungen finden grundsätzlich in Kinos statt. Seien Sie pünktlich. Beim Hinausgehen war Cheng nicht wirklich glücklich. Ihn störte der Umstand, dass Anna Gemini das Ruder an sich genommen und die Gestaltung des Abends bestimmt hatte. Anna Gemini ging zurück ins Zimmer, nahm das Telefon und wählte. Heute Abend. Dann legte sie auf. Ein dickes Fell. Hörspiel in 3 Teilen. Nach dem gleichnamigen Roman von Heinrich Steinfest. Teil 1. Erzähler: Wolfram Berger, Markus Cheng, Ulrich Reintaler, Anna Gemini, Anne Bennent, Karl, Gerti Drassel, Kurt Smolek, Erwin Steinhauer, Magda Gude, Dörte Lisewski, Sam Soluschka, Michael Dangl, Dolgat, Thilo Nest, Marsha Reti, Elfriede Hiral, Nora, Andrea Clausen, Jeanette, Dorothee Hartinger, Lena, Annemarie Nocker. In weiteren Rollen Ljubischer Lupo Grujicic, Paul Matic, Linde Prelog und Reinhold Moritz. Tongestaltung Martin Leitner, Manuel Radinger und Stefan Wirtic. Hospitanz Miriam Mone, Regieassistenz Ingrid Grabenwarter, Musik Otto Lechner, Bearbeitung und Regie Götz Fritsch. Produktion Österreichischer Rundfunk mit dem Südwestrundfunk 2015.